Die Augen. Ein Hörspiel von Friedemann Schulz. Regie Thomas Leutzmann. Ich betrete die Bar. So wie jeden Abend. Fast jeden Abend. Es ist immer die gleiche Bar. Am Anfang hatte ich mehrere Bars, die ich regelmäßig besuchte. Aber inzwischen ist es nur die eine. Eine Bar für alle Bars. Das ist das, was ich mir dabei dachte. Und das hat sich als richtig erwiesen. Ausschlaggebend war die Tatsache, dass diese Bar keine Stammgäste hat. Es sind jeden Abend andere Leute da. Das liegt an der Lage. Die Bar liegt genau auf der Scheidelinie zwischen einem mehr oder weniger übel beleumundeten Vergnügungsviertel und dem Viertel, wo sich die Regierung, die Oper und das Völkerkundemuseum befinden. So gesehen ist die Bar eine Art Niemandsland. Und das gefällt mir. Ich betrete also die Bar und steuere meinen Platz an. Noboru Watanabe hat hinter dem Tresen Dienst und grinst mich mit seiner japanischen Seele freundlich an. Er ist der Einzige, der Bescheid weiß. Er ist verschwiegen. Er behält es für sich. Bitte, Sir? Er freut sich immer noch über unser Spiel. Und ich lasse ihm jedes Mal die Freude. Ein Whisky, bitte. Single Malt, Sir? Einen Talisker. Der ist der Beste, Sir. Warum bescheißen Sie mich dann? Pardon, Sir? Sehen Sie sich die Farbe an. Ist das ein Talisker? Nein, Sir. Niemand in diesem Laden hat solche Augen dafür. Niemand. Glauben Sie mir. Eine Dame nahm neben mir Platz. Eine Dame deswegen, weil sie einen Mantel trug. Schwere englische Ware von den Hebriden. Fast unbewohnbar, ich höre die Winterstürme. Und Talisker kommt von dort. Einen Cognac, bitte. Remy? Hennessy? Einen Cognac. Ah ja. Anscheinend hatte sie irgendetwas erlebt da draußen, etwas Unangenehmes. Dennoch schätzte ich sie mehr auf die Gegend mit dem Opernhaus und dem Völkerkundemuseum ein, nicht auf das Vergnügungsviertel. Während Noboru ihr den Cognac einschenkte, wandte ich meinen Blick zu ihr und sah sie mit meinen blauen Augen an. Mit meinen etwas wässrigen, angeblich unwiderstehlich blauen Augen, die ein bisschen an Paul Newman, den amerikanischen Schauspieler, erinnern, wie mir oft gesagt wurde. Was mir Probleme bereitet, ist die Blickdauer. Noboru findet das jedenfalls. Er hat mir zu mehr Kürze geraten, aber vielleicht liegt das daran, dass er Japaner ist. Japaner sehen ihr Gegenüber nur eine Millisekunde an, danach lächeln sie. Zu mir passt Lächeln nicht. Eine Remy, die Dame? Danke. Sie trank ihn in drei kleinen Schlückchen. Ich hörte dreimal das feine Klicken in ihrem Kehlkopf. Es klang traurig, wie die letzten drei Töne einer Spieluhr. In diesem Moment, Noboru war mit der Espressomaschine beschäftigt, verliebte ich mich in die Frau. Ich spürte, wie sie mich ansah. Von der Seite. Ich zeigte ihr noch einmal meine Paul Newman-Augen und legte als Zugabe ein kleines Grinsen dazu. Nach einer ganzen Weile hauchte sie leise. Ja. Es klang zart wie Porzellan. Danke. Bevor mir dazu etwas einfiel, Smalltalk ist nicht meine Stärke, stellte sie fast unhörbar das Glas auf den Tresen, ein Geldschein flatterte dazu. Und sie verließ die Bar. Du hättest ihr deine Stimme zeigen sollen, nicht deine Augen. Ich fange immer mit den Augen an. Vielleicht gefiel ihr der Anfang nicht. Du hast sie in den Ausschnitt gesehen. Sie hatte gar keinen Ausschnitt. Alle Achtung, mein Freund. Noboru, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, ich habe mich gerade verliebt. Keine Sorge, ich werde es für mich behalten. Steht sie noch draußen? Wartet sie auf mich? Sie steigt gerade in ein Auto. Pulvers Auto. Am Steuer sitzt eine Frau, etwas älter als sie, eine Dame. Sie reden. Die Frau am Steuer scheint wütend zu sein. Wahrscheinlich haben sie gestritten, bevor sie reinkam. Jetzt streicht die Dame am Steuer der anderen über die Haare. Es ist ihre Schwester. Ihre ältere Schwester, die auf sie aufpasst. Die junge Dame kam aus einer guten Familie. Hast du das nicht bemerkt? Jetzt fahren sie weg. Noch eine Whisky, Single Malt, Sir? Ein Talisker. Ein Talisker. Der ist der Beste, Sir. Und warum bescheißen Sie mich dann? Brasilien, Russland, Indien, China, die sogenannten BRIC-Länder zählen zu den wachstumsstärksten aufstrebenden Volkswirtschaften der Welt. Ich arbeite in einer Bank. Mein Vater besaß eine kleine Privatbank, die mit einer kleinen Unterbrechung über Generationen im Familienbesitz war. Nach dem Zusammenbruch nahm ich, aus Loyalität, vielleicht auch aus anderen Gründen, eine renommierte Großbank auf. Sie sind nicht schlecht mit mir gefahren. Ich habe einen Sinn für Weltwirtschaft. Manche, vor allem die ganz Jungen in der Bank, sehen sie als ein System kommunizierender Röhren. Aber da bin ich ihnen voraus. Für mich gilt der Grundsatz von John Maynard Keynes, den er in seiner General Theory formuliert hat und nach der in der Welt nichts vorhersehbar ist. Nichts. Unser Titelthema zeigt Ihnen, wie dynamisch sich diese Märkte einwickeln und... Sprachausgabe vom Computer. Solche Sätze, die von irgendwelchen Mitarbeitern für irgendwelche Flyer formuliert worden sind, redigiere ich. Das ist meine Aufgabe in der Bank. Unser Titelthema zeigt Ihnen, wie dynamisch sich diese Märkte entwickeln und wie Sie davon profitieren können. Ich soll grobe Peinlichkeiten ausbügeln und bin für die Philosophie der Bank verantwortlich. Man hat mir dafür ein Büro im 39. Stock eingerichtet, mit bestem Ausblick über die Stadt. Die Fenster lassen sich übrigens nicht öffnen. Ich habe es kürzlich versucht. Die Sekretärin kam hinzu. Mein Gott, Herr Grunberg. Oh, vor einiger Zeit habe ich sie mehr oder weniger zufällig am Busen berührt. Was machen Sie denn da? Ja, ich weiß, dass sexuelle Übergriffe in der Bank ein Thema sind. Trotzdem hat sie nichts unternommen, obwohl sie der Typ dafür wäre. Mitleid ist das, was ich am wenigsten vertrage. Am nächsten Tag ging ich ins Kino. Mord an einem chinesischen Buchmacher. Einer meiner Lieblingsfilme. Ich könnte sterben dafür. Wenn Cosmo, Ben Gazzara, der sich so ähnlich bewegt wie ich, wenn ich eine Bar betrete, angeschossen in den Kreis seiner Mädchen zurückkehrt, nach dem Mord an dem chinesischen Buchmacher, und sie trinken Dom Perignon und sie lachen und Cosmo fühlt das Blut, das an seinem Hemd klebt, das ist groß. Das ist wirklich groß. Tödlich verletzt im Kreis seiner Mädchen. Er ist zu Hause. Ich gehe öfters ins Kino. Inzwischen werden Sie es erraten haben. Als ich das Licht der Welt erblickte, blieb es für mich dunkel. Ich bin also blind. Am Anfang war für mich das Wort, nicht das Licht. Ich erinnere mich an die Worte meiner Mutter. Sie sagte, dass ich ein schöner Junge sei. Seit einigen Jahren erkennt sie mich nicht mehr und lebt in einem Heim. Okay, was soll ich Ihnen über das Blindsein sagen? Sie wissen, dass man darüber nicht reden kann, aus prinzipiellen Gründen. Nur so viel. Meine Vorstellungen sind nicht die Ihren, die sind anders. Jeder Ort, an dem ich bin, hat einen Eigenklang. Ich meine nicht Geräusche. Ich meine den Sound. Am heutigen Abend gehe ich wieder in die Bar zu Noburo Watanabe. Vielleicht kommt ja wieder die Frau herein, mit dem Mantel, in die rauen Stürme der Hybridentoten. Und dann zeige ich ihr meine Stimme und werde sie im Sturm erobern. Ich steuere meinen Barhocker an und bewege mich absolut sicher dabei. Inzwischen sogar mit einer gewissen Lässigkeit. Ich trage ungefütterte italienische Anzüge, sündhaft teure italienische Sneaker. Selbst meine Augen kommen aus Italien. Sagen Sie ja nicht Glasaugen dazu. Ein begnadeter Augenkünstler aus Florenz hat sie hergestellt. Meine wässrig-blauen, unwiderstehlichen Paul-Newman-Augen. hauchdünne Augenschalen aus einem Material, das aus der Weltraumforschung hervorgegangen ist. Ich habe sie mir zu meinem 25. Geburtstag gegönnt. Einen Whisky, Sir? Einen Talisker. Ein Talisker. Da ist der Beste. Danke, Herr Watanabe. Keine Fragen, Herr Grünberg. Sie scheinen mir heute blind zu vertrauen. Tu ich, Herr Watanabe. Harten Tag gehabt, hä? Nicht besonders. Sie? Meiner fängt der Skala an. Noboru ist Nachtmensch. Wir beide sind Nachtmenschen. Vielleicht sind wir darum Freunde. Er spülte Gläser, dann kamen Leute rein. Amerikaner, ältere Leute. Und er beschäftigte sich mit ihnen. Sie lachten. Anscheinend über die Cocktailkarte mit dem komischen Namen. The dog who loves the emperor. Is that good for me? Absolutely, sir. Ich tauchte meine Fingerkuppen in den Talisker. Ich hatte die Stunde vor dem Barbesuch gelesen, das tue ich immer. Breischrift, und davon taten mir die Fingerkuppen weh, wie immer, wenn ich Schundliteratur lese. Is that what they gave the pilots, you know, before takeoff? Oh, look, Shingun goes, I tell you, they knew how to die, those jacks. Right, sir. Er tat mir leid. Ich wusste, dass sie 15% Trinkgeld gaben. Trotzdem tat er mir leid. Dann hörte ich Noboru, wie er leise zu mir sagte, Sammy, sie ist da. Die Frau, die am Steuer saß. Sie sieht sich um und kommt genau auf dich zu. Ich hörte, wie sie sich auf den Barhocker neben mich setzte. Sie musste einen engen Rock tragen. Ich hörte die Strümpfe auf den Innenseiten ihrer Schenkel, wie sie aneinander rieben. Ein Wasser, nicht zu kalt. Gerne. Danke. Noboru musste wieder zu den Amerikanern. Okay, Sir. Ich hörte, wie die Frau ihr Wasser trank. Dann sagte sie, erinnern Sie sich an die junge Dame vor 2 Tagen? Sie saß neben Ihnen, hier, genau an diesem Platz. Sie legte ihren Mantel nicht ab und trank einen Cognac. Dann stieg sie zu ihnen ins Auto. Und es sah so aus, als machten sie ihr Vorwürfe. Ich war nur anderer Meinung. Sie sind ihre Schwester, die auf sie aufpasst, richtig? Ja, sie ist meine Sorgenschwester. Meine kleine Sorgenschwester. Oh, was für Sorgen haben Sie mit ihr? Ich fahre mit ihr durch die Stadt. Und sie verlangt, dass ich an einer Nachbar halte. Sie sagt, sie habe einen Wunsch. Nur einen einzigen. Sie wolle einmal in eine Nachtbar gehen. Alleine, ohne jede Begleitung und einen Cognac trinken. Ich war anderer Meinung, aber ich erfüllte ihren Wunsch. Ich erfülle ihr jeden Wunsch. Und als sie wieder herauskommt, ist sie unglücklich. Ja, ja. Manchmal macht die Erfüllung eines Wunsches unglücklich. Nur dann, wenn er nicht ganz erfüllt wurde. Und was war der Wunsch ihrer Schwester? Vielleicht ein bisschen Kontakt mit ihnen. Ach ja? Denken Sie nichts Schlechtes. Sie nannte es Liebe auf den ersten Blick. Sie ist sehr jung. Sie haben ihn übrigens gut drauf, diesen ersten Blick. Ich glaube, man braucht einen Waffenschein dafür, oder? Ich kann Paul Newmans Augen nur jedermann empfehlen. Warum sind Sie hier und nicht Ihre kleine Sorgenschwester? 2-mal in so einer Bar. Und sie würde in Ihre Achtung fallen. Möglich. Wir machen es so, wenn Sie gestatten. Ich werde Sie einander vorstellen. In einer ansprechenden Umgebung. Einverstanden? Ich verlasse ungern meine Umgebung. Wiedersehen, Sammy. Aber ich war damit einverstanden. Was hatte ich schon gesehen in meinem bisherigen Leben? Nichts. Gar nichts. Okay, werden Sie sich fragen, warum tut er das? Er sagt, er liebt dieses Mädchen in dem Mantel. Aber mal im Ernst, er kann sie doch nicht wirklich lieben. Er hat sie nie gesehen. Er steigt in das Auto dieser Frau und es ist absehbar, dass alles in einem peinlichen Fiasko enden wird. Es fing schon damit an, dass ich mir beim Einsteigen in den Wagen meinen Kopf am Dachholm stieß. Ich hoffte, sie hat es nicht bemerkt. Also warum, Blind Man, warum? Schwer zu sagen. Meiner Soundkarte nach durchfuhren wir gerade die schlechtere Gegend der Stadt. Jedenfalls war eine Menge los auf dem Bürgersteig. Das hörte ich. Als sie an einer Kreuzung halten musste, zeigte ich mit dem Daumen raus auf die Straße und sagte das Original mit der Stimme von Robert De Niro, Taxi Driver. Ja, diese entsetzliche Scheiße. Wovon ich träume, ist ein riesiges Klo, mit dem man alles runterspült, all diesen Dreck in der Stadt. Sie erinnern sich an diese Stelle? De Niro hat den künftigen Senator in seinem Taxi und erklärt ihm, wie die Welt sein sollte. Sie antwortete nichts darauf. Kurz danach hörte ich, dass wir auf der Schnellstraße waren, die zu den westlichen Vororten führte. Vielleicht habe ich innere Magnetlinien in mir. Jedenfalls weiß ich immer, in welche Richtung es geht. Ein bisschen Musik? Musik aus Taxi Driver. Wahrscheinlich aus ihrem iPod. Ich hatte dabei den leisen Verdacht, dass sie irgendwas in mir durchschaut hatte. Gefällt es Ihnen, Bobby? Bobby? Nur die engsten Freunde dürfen Robert De Niro Bobby nennen. Okay. Anscheinend hatten wir gemeinsame Freunde. Ja. Ja, es gefiel mir. Alles gefiel mir. Auch der Wagen, mit dem wir durch Downtown segelten, gefiel mir. Meiner Schätzung nach ein Pontiac. Baujahr 73. Ihr Lieblingsfilm? Taxi Driver? Ja, ich habe viele Lieblingsfilme. Ich habe nur einen. Das Leben. Life. Keine Ahnung, warum ich dabei an Pornofilme dachte. Ich gebe zu, ich gehe manchmal in Pornofilme. Die Leute um einen herum strömen den gleichen Sound aus wie diese Frau, jedenfalls in diesem Moment. Den Rest der Fahrt schwiegen wir und ich machte mich auf irgendwas gefasst. Dann hielt sie und wir stiegen aus. An den warmen Fallwinden spürte ich, dass wir vor einem Hochhaus standen, mindestens 60 Meter hoch. Kleines Problem war der Weg zum Eingang. Treppen auf dem Weg, nur ein oder zwei Stufen und ich würde eine Slapstick-Einlage hinlegen. Durch meine butterweichen italienischen Sneaker spürte ich Waschbeton unter mir, diagonal verlegt. Im Laufe der Zeit habe ich mir grundlegende architekturhistorische Kenntnisse angeeignet. Diagonal verlegter Waschbeton, das waren die frühen 80er Jahre, Beginn der korrekten Zeit. In 4 von 5 Fällen keine Treppen. Was ist? Worauf warten Sie? Ich hatte sie kurz verloren, aber dann war ich wieder voll im Koordinatensystem. Breite Eingangstür. Foyer. Großflächige glasierte Fliesen. Geruch nach Hydrokulturen. Genau wie unten in meiner Bank. Jemand steigt aus. Geht grußlos vorbei. Anonymer Wohntower. Während der Fahrt im Lift blickte ich nach oben, so wie das 9 von 10 Menschen in einem Fahrstuhl tun. Jedenfalls nach einer Studie von Psychology Today, die ebenfalls in Brailleschrift erscheint. Ich brauche einen Namen. Was? Ich brauche einen Namen. Ach, ich entschied mich für Cosmo. Cosmo. Cosmo ist in Ordnung. Cosmo war also in Ordnung. Ganz wohl war mir nicht dabei. Was wäre, wenn ich nicht der einzige Gast sein würde da oben? Wenn eine Party in Gange wäre, so eine Art Blind Date von Menschen, die alle scharf waren auf einen Kick. Abartige schwarze Sexmessen oder sonst was. So wie in Eyes Wide Shut von Stanley Kubrick. Eine Zusammenkunft von perversen Spießern, die ansonsten im täglichen Leben ganz brav von den BRIC-Staaten profitieren wollten, wie es in dem Flyer meiner Bank so vollmundig hieß. Meiner Schätzung nach waren wir hochgefahren bis zur Endstation. Sie ging an mir vorbei und schloss eine Tür auf, direkt gegenüber der Fahrstuhltür. Nada? Vermutlich eine Penthouse-Wohnung. Nada? Wir betraten sie. Nada! Meine Befürchtungen erwiesen sich als grundlos. Keinerlei Party. Kein Mensch. Ein leerer Raum. Leere Räume kapiert man als Blinder, sozusagen auf den ersten Blick. Ein ziemlich großer Raum sogar. Irgendwo mussten Fenster offen stehen, denn von draußen kam ein warmer Luftstrom herein. Nada? Sie trat von irgendwo in den Raum. aus der Richtung des Luftstroms. Vom Dach, vielleicht vom Dachgarten. Ich hörte wieder ihre Porzellanstimme. Oh, du bist nicht allein? Nein, ich habe Herrn Cosmo mitgebracht. Er hockte immer noch an der gleichen Stelle in der Bar und fand, er hätte eine zweite Chance verdient. Ja, hatte ich. Seit meiner Geburt warte ich auf eine zweite Chance. Vielleicht liegt das daran, dass ich nicht auf die Welt gekommen bin. Nicht ganz, nicht wirklich. Ich hörte Stimmen, ich stieß manchmal gegen Dinge, aber das war auch alles. Guten Abend, Herr Cosmo. Guten Abend. Warum ist das Licht aus? Was soll Herr Cosmo denken? Männer denken mit den Augen. Für Sie wird der Sinngehalt des Satzes klar sein. Er hat anscheinend eine leicht obszöne, gegen Männer gerichtete Bedeutung. Für mich bleibt so ein Satz ein Rätsel. Eines meiner ewigen Rätsel. Wie meinen Sie das? Come on, Mr. Cosmo. Come on, Mr. Cosmo. Das klang ganz nach Film Noir. Ich ging alles durch. Die Szene mit Harvey Keitel, Taxi Driver? Da, wo er mit Robert De Niro über den Preis von Jodie Foster das Chicken, a pretty baby, 14 Jahre alt, verhandelt. Enge Muschi, Blasen im Preis enthalten, Anal kostet extra. Meinte sie das? Keine Extras. Ich will nur mit dir reden. Ah ja, keine Extras? Ich bin nicht sicher, wie unser Mr. Cosmo tickt. Kann ich dich mit ihm allein lassen, Prinzessin? Geh schon. Es entstand eine kleine Pause. Vielleicht warfen sie sich Blicke zu. Es ist ein schöner Abend. Sollen wir rausgehen? Auf den Dachgarten? Ja. Gerne. Setzen wir uns einfach auf den Boden. Ich tat es ihr nach. Der Kunstrasen roch ein bisschen nach PVC. Und von ferne hörte man das Rauschen der Autos auf der westlichen Ausfallstraße. Über uns die Sterne. Oh ja. Suchen Sie sich einen aus. Klang nach Manhattan von Woody Allen. Okay. Ich nehme den dritten von links. Hat ein bisschen Beachtung verdient, finden Sie nicht? So wie sie lachte, hatte ich gute Karten bei ihr. Was Frauen betraf, wahrscheinlich die besten meines bisherigen Lebens. Sie heißen Nada? Das ist Spanisch und heißt sowas wie nichts. Der Einfall dieser Frau? Mein Einfall. Wann hatten Sie ihn, diesen Einfall? Vor langer Zeit. Ist kein guter Einfall. Ein sehr guter Einfall. Ist es wirklich Ihr Wunsch gewesen, in eine Bar zu gehen? In eine Nachtbar? In eine Bar, in der nur Männer sitzen. Männer, die mich anstarren, wenn ich den Raum betrete. Schockiere ich Sie? Nein. Ich lasse mich auch gerne anstarren. Oh, von Frauen wahrscheinlich. In der Gegend starren einen auch Männer an. Ein schöner Abend mit Ihnen, Herr Cosmo. Ein sehr schöner. Ja, ein sehr schöner Abend. Geben Sie mir Ihre Hand. Zu 99% erwischt man die Hand des anderen im ersten Anlauf. Man greift zu und hat sie. Diesmal griff ich ins Leere. Wahrscheinlich starrte sie in diesem Moment irritiert auf meine Hand, die unter dem Schock immer noch im luftleeren Raum pendelte. Geistesgegenwärtig entschied ich mich für ein vorzeitiges Coming-out. Schön, ich hätte es Ihnen sagen müssen. Ich bin blind. Nein, Sie hätten es mir nicht sagen müssen. Ich wusste es, schon in der Bar. Ach. Wegen der drei gelben Punkte an meinem Ärmel? Sie tragen keine drei gelben Punkte an Ihrem Ärmel. Ich wusste es, weil ich auch blind bin. Weil Sie? Ja, blind. Mögen Sie das Wort nicht? Kann sein, vielleicht mag ich es nicht. Also, woher wussten Sie es? Ich wusste es, weil ich... Ja? Waren sie nicht auch? Nicht auch? Na, glücklich? Darauf Humphrey Bogart in seiner unnachahmlich zynischen Art. Ich bin jeden Abend glücklich in der Bar. Baby ließ sich weg. Nein, sind sie nicht. Sie warten jeden Abend auf mich. Tue ich das? Ja, tat ich. Ich wusste, wo wir uns begegnen würden. In einer Bar. In einer üblen Nachtbar. Und sie wussten es auch. Als Erkennungszeichen hatten wir ausgemacht, dass sie mich nicht ansprechen. Es muss schwer für sie gewesen sein. Darum sagte ich ihnen am Ende Danke. Erinnern Sie sich? Ja, allerdings. Daran erinnerte ich mich. Was den Rest anging, war ich mir nicht ganz so sicher. Manchmal denke ich, das Weltall ist ein einziges großes Gehirn. Jeder Stern, jeder Gedanke weiß um den anderen. Jeder ist ein Teil und gleichzeitig das Ganze. Okay, vielleicht war meine Idee Weltraummüll, sehen Sie es mir nach. Jedenfalls, das schien mir in diesem Moment sicher, das Mädchen und ich gehörten dazu, zu diesem einen großen Gehirn. Sich Nada zu nennen, war eine gute Idee. Cosmo war auch nicht schlecht. Ich dachte darüber nach und dann setzte Stille ein, die wie eine warme, plastische Masse in jede Ritze der Welt dringt. Als die letzte Ritze ausgefüllt war, sagte das Mädchen: Es wird kühl. Lassen Sie uns reingehen. Wir gingen rein, legten uns auf ein breites Bett und alberten herum wie ein Liebespaar. So wie Sie es vielleicht aus eigener Erfahrung oder aus Filmen kennen. Weißt du, wie du für mich warst? In der Bar? Soll ich es dir sagen? Ja. Für mich warst du ein Mann auf einem großen Pferd. Auf einem großen Pferd? Ja, ein riesiges Pferd. Es schnaubte mit seinen Nüstern in mein Ohr. Sagt man Nüstern? Ich glaube ja. Und der Mann hielt seinen Gaul nicht zurück? Vielleicht wollte er das gar nicht. Ach, oder er wusste gar nicht, dass er auf einem Gaul saß. Ja. Ich glaube, er wusste es ganz genau. Dann schliefen wir miteinander. Es war sehr schön. Sie ist da. Blindsein ist immer mit ein bisschen Paranoia verbunden. Ich selbst kann damit ganz gut umgehen. Im beruhigenden Tonfall sagte ich: Es steht fest, sie kann uns nicht sehen. Das Licht ist aus und es ist dunkel. Stockdunkel. Wir können es nicht wissen. Schön. Ich werde jetzt aufstehen und dir einen gehörigen Schrecken einjagen. Warte, komm ganz nah zu mir. Ich habe nie mit jemandem darüber gesprochen, was sie mir damals ins Ohr flüsterte. Töte sie. Töte sie. Für uns beide. Cosmo. Und Cosmo durchsuchte das ganze Loft, ging in jeden Raum und hielt ein paar Mal die Luft an. Da war niemand. Aber sie hatte recht. Wir konnten es nicht wissen. Von irgendwo spürte ich plötzlich einen kühlen Luftzug auf der feuchten Haut. Er kam aus Richtung Dachgarten. Die Tür war nur angelehnt. Wahrscheinlich hätten wir sie offen gelassen. Fuß für Fuß schob ich mich über den Kunstrasen, den ich unter meinen Zehen spürte. Ich wusste, da war der Abgrund. Trotzdem bewegte ich mich weiter darauf zu. Da war so ein Kribbeln, so ein herrliches Gefühl in meiner Bauchgrube. Ich musste schon ziemlich nahe der Dachkante sein, denn ich spürte den Aufwind an der Häuserwand. Er roch nach dem warmen Asphalt und nach gemähtem Gras. Wissen Sie, es ist etwas Merkwürdiges. Blindsein hat was mit Fliegen zu tun. Ich jedenfalls habe das immer so empfunden. Ich fliege so herum in der Welt. So wie nichts. Dabei bin ich ein aufgeklärter Blinder. Ich arbeite im 39. Stockwerk einer Großbank, bin Samuel Grünberg in der Bar Sammy und stehe gerade nackt an einer Dachkante. Flieg, dachte ich plötzlich. Flieg! Flieg! Ich breitete meine Arme weit aus und schrie in die Nacht. Flieg! Eine Art Urschrei, wenn Sie verstehen. Das Echo kam schaurig von unten hoch. Mir war kalt. Ich ging wieder rein. Sie schlief schon. Vielleicht auch nicht. Ich küsste ihr Ohr. Danke. Es roch nach Honig. Danke, Cosmo. Wofür? Vergiss mich nicht. Ich werde vor dir gehen und du kommst mir nach auf deinem großen Pferd. Vielleicht in den Schlaf gehen? Ins Traumland? Poetisch. Porzellanisch. Ich war zu müde, um darüber nachzudenken und nahm mir vor, ihr in meinen Träumen auf einem Pferd zu begegnen. Einem großen Pferd. Aber Träume kann man sich nicht aussuchen. Meiner handelte von der Bank und den BRIC-Staaten. Brasilien, Russland, Indien, China, Sie wissen schon. Mein Flyer war nicht gut angekommen in der Chefetage. Sie monierten, dass ich das Wort profitieren durch ein anderes ersetzt hatte. Im Urtext hatte es geheißen, wie Sie davon profitieren können. Und ich hatte es durch, wie Sie da mitmachen können, ersetzt. Na und? War das ein Grund, mich dermaßen fertig zu machen? Sie erinnerten mich daran, dass ich es nur meiner Familie zu verdanken hatte, dass ich in ihrer Bank arbeiten durfte. Ich sagte ihnen das einzig Richtige. Ich sagte, fuck you. Jetzt machen wir mal auf, Mann. Der gesamte Vorstand geriet darauf außer Kontrolle. Sie zerrten an meinen Armen, schüttelten mich und der Vorstandsvorsitzende, Meier Gerbes, schrie mich wüst an. Machen Sie mal auf, Mann! Dann merkte ich, dass es nicht Meier Gerbes war. Obwohl er eine ähnliche Stimme hatte. Neve, Mordkommission. Der Mann stellte sich mit Neve vor. Lebt sonst noch jemand in der Wohnung? Ich tastete nach ihrer Seite. Das Bett war leer. Da ist nichts. Sorry, wenn ich es so direkt sage. 80 Meter tiefer unter uns liegt eine tote Frau auf dem Rasen. Was? Können Sie sich jetzt mal anziehen? Ich kam der Anweisung ohne Widerspruch nach. Offenbar waren mehrere Menschen im Raum. Ich hörte sie geschäftig hin und her gehen. Ich begleite Sie jetzt zur Personenfeststellung. Ja, dachte ich. Viel Spaß dabei. Offenbar reichten ihnen meine Papiere nicht aus. Sie behandelten mich umfänglich erkennungsdienstlich, fotografierten mich von allen Seiten, Fingerabdrücke und sogar einen Speicheltest. Der jungen Frau, die mit einem Wattestäbchen in meinem Mund herumfuhrwerkte, sagte ich... Schönen Wink. Haben Sie ja? Sagen Sie das dem Kommissar. Dann ging sie raus und sie ließen mich warten. Ich hätte mir mehr von der Personenfeststellung erwartet. Aber vielleicht wollten sie erst die Auswertung abwarten. Irgendjemand schaute zu mir rein und sagte... Was machen Sie denn auch hier? Ich warte auf den Kommissar. Ach so. Der Mann verschwand wieder. Danach hatte ich viel Zeit nachzudenken. Ich werde vor dir gehen, hatte sie gesagt. Konnte ich ahnen, dass sie es so meinte? Ich bringe Unglück. Meine Mutter hatte ich mit meiner Geburt unglücklich gemacht, obwohl sie mir immer sagte, dass ich ein so schöner Junge sei. Mein Vater ließ Blindheit nicht zu. Er war es, der mit mir in ein Kino ging. Bambi, ein Zeichentrickfilm. Die Kinder um mich riefen Oh und Ah und lachten. Aber ich hörte, wie mein Vater neben mir weinte. Später ging er mit mir nur noch in amerikanische Gangsterfilme. Er fand anscheinend Gefallen daran. Film Noir heißt das, sagte er. In dieser Zeit begannen unsere finanziellen Schwierigkeiten. Mein Vater, so hat es mir meine Mutter erklärt, hatte plötzlich seinen Verstand verloren. Er investierte das ganze Vermögen der Bank in Independence, kleine unabhängige Filmproduktionen, von denen heute keine mehr existiert. Das Ende kam, als mein Vater mit seinem letzten Kapital einen Supermarkt in einen Kinopalast zurückverwandeln wollte. Manchmal habe ich das Gefühl, dass mein Vater für meine Blindheit verantwortlich ist. Aber ich verwechsel oft Ursache und Wirkung. Das ist mir in der Bank auch schon vorgeworfen worden. Schon Leute hier gehabt, die Tochter. Neve, der Kriminalkommissar. Blind oder nicht? Lieutenant Neve. Bad Lieutenant, Bronx, 13th District. Ich hoffte, er würde seinen Job gut machen. Er schaltete als erstes eine Lampe ein und richtete sie wahrscheinlich direkt auf mein Gesicht. Dann schaukelte er in seinem Sessel und schien mich mit dem berühmten Gesichtsausdruck zu betrachten, von dem man immer sagt, dass ihm nichts zu entnehmen war. Was glauben Sie, wie lange Sie es durchhalten können? Nicht schlecht, wie er es anging. Okay, erstmal die einfachen Sachen. Wer war die Frau, mit der Sie oben im Bett waren? Ihr Name war Nada. Heißt sie vielleicht immer noch? Wir werden sie auftreiben. Das war die gute Nachricht. Nada lebte. Sie war nicht die tote Frau auf dem Rasen. Wie macht ihr das eigentlich? Wir haben mal gestoppt. Es waren 19 Minuten GV und das im folgenden Lauf. Das war B-Movie. Ich will einen Anwalt. Ich verlangte einen Anwalt. Kriegen Sie. Wird sie nicht retten, wir haben einen Augenbeweis. Ein was? Augenbeweis. Die Frau hielt ihn noch in der Hand. Camcorder, Markengerät, übersteht glatt einen Sturz aus 80 Meter Höhe, wussten sie es nicht. Die 19 Minuten GV lasse ich mal weg. Ich drücke jetzt auf den Knopf. Er hielt mir den Monitor des Rekorders direkt vors Gesicht. Ich hörte das schwache Summen. Stummfilm. Nackter Mann. Unterlegt mit Bad Lieutenants billigen Kommentaren. Ja, der Mann sind Sie. Da machen Sie eine Drehung. Totentanz, würde ich sagen, mein Gott. Was ihr euch alles einfallen lasst. Jetzt kommen Sie auf Sie zu. Auf Sie zu. Schritt für Schritt. Die Kamera zittert ein bisschen in Ihrer Hand, aber sie bleibt voll drauf. Sie kommen näher, näher, immer näher. Die Frau weicht zurück, aber sie hält die Kamera immer noch tapfer drauf. Sie folgen ihr. Ein Roboter, der auf Mord programmiert ist, Step by Step. Sie weicht weiter vor ihm zurück. Weiter, immer weiter. Viel weiter kann sie nicht. Hinter ihr der Abgrund, das Geländer nur kniehoch und dahinter der Tod. Kamera bleibt auf ihrem Gesicht groß. Augen eines Killers. Im Moment der Wahrheit. Auch für mich mal was Neues. Und dann hörte ich tatsächlich meine Stimme aus dem Rekorder. Fliegen! Es war der Moment, in dem ich fliegen wollte. Ja, was sie dann ja auch tat, die Frau. Wollen Sie den Flug noch sehen? Das Einzige, was mir dazu einfiel, war ein gestammeltes... Nichts, wenn ich bin blind, begreifen Sie das denn nicht? Jetzt besser! Er klopfte mir mit der Faust gegen die Stirn. Ich sah Sterne. Die einzigen Anwälte, die ich kannte, waren die von der Bank. Die wollte ich nicht. Und so kam es, dass ich erst am nächsten Tag einen Anwalt kriegte. Er war in meinem Alter und ungeheuer optimistisch. Geradezu abenteuerlich, worauf die ihre Anklage aufbauen. Ich habe mir den Film angesehen. Ich sehe nicht, wie Sie die Frau vom Dach gestoßen haben sollen. Danke. Und wer war sie, die Frau? Guter Ansatz. Ja. Ich werde Ihre Glaubwürdigkeit erschüttern. Sie ist doch tot. Wir werden ihr ein Doppelleben anhängen. Sie liebte das Leben live, sagte sie. Sagen wir, den Lifestyle. Eine Lifestyle-Reporterin, keine Gala ohne sie, bekannt unter dem Namen Darling. Wird nicht einfach für uns werden. Darling? Das meiste an ihr war Ersatzteil. Und wer ist Nada? Da wären wir beim Doppelleben. Eine ihrer Gespielinnen der Nacht, vermutlich. Auf den Namen würde ich nicht allzu viel geben. Er sagte mir noch, dass ich mir keine Sorgen wegen der Medien machen sollte. Als ich in meiner Zelle einschlief, hörte ich Vater und Mutter. Mutter sagte mir, dass ich mich ganz auf meine Schönheit verlassen sollte. Vater sagte mir, dass ich mir lieber einen Revolver anschaffen sollte. Ich liebte sie beide dafür. Sie fragen sich, wo ich jetzt bin? Ja, ich könnte mich das auch fragen. Der Richter hatte eine Haftaufhebung abgelehnt. Anscheinend galt der Film als beweiskräftig. Und meine florentinischen Augenschalen wurden im Protokoll profan als Kontaktlinsen bezeichnet. Also ordnete er ein neurologisches Gutachten über meine Sehfähigkeit an. Ja, warum nicht? Können die haben. Dann hört das Gerede auf. Was? Was für ein Gerede? Da. Lesen Sie selber. Ich bin blind. Ich kann das nicht lesen. Ach so, ja. Entschuldigen Sie. Ich hatte von Anfang an das Gefühl gehabt, dass er mir nie geglaubt hatte. Ich lese es Ihnen vor. Mörder von Darling macht auf blind. Oder hier. Perverser Mörder, angeblich blind. Um dem ein Ende zu machen, ging ich freiwillig in die Röhre. Kernspin. Die starken Magnete kreisten um meinen Kopf und schienen eine Wirkung auf meine Gehirnzellen auszuüben. Ein taubes, sehr unangenehmes Gefühl. Plötzlich glaubte ich, Darling, den richtigen Namen habe ich nie erfahren, vor mir zu sehen. Da auf dem Dach, mit dem Rücken zum Abgrund. Ich sah sie ziemlich genau. Ich war einen Meter von ihr entfernt. Sie zitterte vor Angst. Ein Auge war an der Kamera, das andere starrte mich an. Warum diese Angst? Sie musste doch wissen, dass ich blind bin. Hatte ich ihr nicht genügend Beweise geliefert? Zum Beispiel, als ich die Wohnung betrat und sie sagte, das Licht sei aus, dabei war es an. Also warum zweifelte sie an meiner Blindheit? Ich spürte, dass es Neve war. Bad Lieutenant Neve. Okay. Die konnten Ihnen nichts nachweisen. Dann kann ich also gehen. Ja, hauen Sie ab! Die Kernspintomographie hatte das beruhigende Ergebnis erbracht, dass ich blind bin. Objektiv. Keine Funktion der Sehnerven. Die Ärzte sprachen von einer mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit. Der Prozentsatz lag bei gut 99%, höher als ein Vaterschaftstest. Auf Wiedersehen. Als ich aufstand und mich zur Tür tastete, sagte er mit einem gefährlichen Unterton: Fühlen Sie sich nicht zu sicher. Denen können Sie was vormachen, mir nicht. Ich werde Sie im Auge behalten, bis zu meiner Pensionierung. Vielleicht bis an mein Lebensende. Verlassen Sie sich drauf. Ich kenne solche Figuren. Aus dem Kino. Clint Eastwood, Dirty Harry, einer, der niemals aufgibt. Ist nicht zu spaßen mit diesen Typen. Ich ließ ihn in seiner Welt zurück und freute mich auf ein ehrliches Leben in der Bank. Die aktuelle Ausgabe von Noch bevor die morgendliche Rush-Hour in der Bank einsetzte, wir haben Gleitzeit, saß ich wieder an meinem Schreibtisch und stürzte mich auf die Flyer, die sich auf meinem Tisch angesammelt hatten. Drum unseres Hauses deutlich erweitert hat. Einen Eindruck davon vermittelt T112 die Bank der Zukunft. Irgendwas gefiel mir nicht daran. Nicht nur die Zahl 112. Da musste ja jeder an die Feuerwehr denken. T. Fand ich auch nicht so glücklich. Gab es nicht einen russischen Panzertyp? T-34? T-72? Oder so ähnlich. Nein, was mich störte, war Bank der Zukunft. Sowas kann den Leuten Angst machen. Als ich bis gegen Mittag über ein Synonym für Zukunft nachdachte, kam meine Sekretärin herein. Herr Grünberg! Sie? Ah, guten Tag. Sie war eine Halbtagskraft. Möglicherweise war sie nicht auf meine Wiederkehr vorbereitet. Vielleicht wollte sie nur die Blumen begießen. Sie Ungeheuer! Damit rannte sie raus aus meinem Büro. Ich hatte ein gewisses Verständnis für diese erste Reaktion. An den Mörder von Darling muss man sich erst gewöhnen. Das ging mir auch so. Am Nachmittag fand ich endlich eine passable Formulierung. Zwar ein Kompromiss, aber ich konnte damit leben. Bank 11.2. Alles wird möglich. Von dem ganzen Hype um Darlings Tod habe ich nicht viel mitbekommen. Lifestyle-Magazine erscheinen nicht in Breischrift. Nur wenn ich nach oben fuhr, in den 39. Stock, bekam ich einen kleinen Eindruck. Das Gespräch der Leute verstummte augenblicklich, wenn ich den Fahrstuhl betrat. Dann sah ich nach oben, wie sie, so wie das 9 von 10 Leuten tun. Machte mir nichts aus, wenn sie einen Bogen um mich machten. Ich war ein Mann auf einem großen Pferd. Und was waren sie? Ich hatte das Mädchen Nada aus den Klauen einer üblen Voyeurin befreit. Ich dachte oft an Nada. Ich machte ihr keinerlei Vorwürfe, dass sie mich mit der ganzen Sache allein gelassen hatte. Sie war jetzt frei und sie sollte nur noch an sich selber denken. Dann bestellten sie mich in den 52. Stock. Das war die Chefetage. Ich hatte gewisse Befürchtungen, was meinen Flyer betraf. Setz dich da hin. Meier Gerbes hatte sich persönlich Zeit dafür genommen. Meier Gerbes, der Vorstandsvorsitzende. Ja, da. Danke. Handelt es sich um... Ja, genau darum handelt es sich. Naja, vielleicht war meine Formulierung nicht so glücklich gewählt. Ich könnte auch... Was für eine Formulierung? Alles wird möglich. T-112 in dem Flyer. Ihr Flyer interessiert mir einen Scheißdreck, Mann. Seine Stimme nahm eine verblüffende Ähnlichkeit mit der von Neve an. Meinem Bad Lieutenant Dirty Harry... Vielleicht war er es sogar persönlich, der mir da gegenüber saß. Denn im nächsten Augenblick sagte er etwas unsäglich Geschmackloses. Grünberg, aus der Sache kommen Sie nicht mehr raus. Nicht mal, wenn Sie Rothschild hieß. Wie darf ich das verstehen? Oder meinen Sie die Sache mit Darling? Darling? Sie nennen Ihre Sekretärin Darling? Meine Sekretärin? Um die Sache abzukürzen, sage ich Ihnen, was passiert war. Ich kann Komödien nun einmal nicht viel abgewinnen. Meine Sekretärin, die seit dem Vorfall nicht mehr in meinem Büro erschienen war, hatte sich an ein Revolverblatt gewandt. Die Headline lautete: Er hat mich jeden Tag mit seinen Blicken ausgezogen. Klar, wer gemeint war. Der Mörder von Darling. Der perverse Scheinblinde, mit dem sie jahrelang in einem Büro gesessen hatte. Ich unternahm jedenfalls nichts, als man mir mitteilte, dass ich vorläufig beurlaubt sei. Tagelang verließ ich meine Wohnung nicht und spielte diese Szene aus Taxi Driver nach. Ich hasste alle, mich eingeschlossen. Vielleicht hatte mein Vater recht gehabt. Ich sollte mir einen Revolver kaufen. Er selbst hatte sich allerdings keinen Revolver gekauft, als die Bank zusammenbrach. Er starb kurz danach an einer Erkältung. Auch ich war ein guter Grünberg und kaufte keinen Revolver. Aber immerhin ging ich zum Friseur. Sie wollen wirklich einen Irokesenschnitt, Herr Grünberg? Ja. Sind Sie schwerhörig? Wie Sie wünschen. Mit diesem Irokesenschnitt und zusätzlich hatte ich eine Kampfjacke gekauft, ging ich durch die Straßen und wollte der Stadt ein bisschen Angst machen, so wie Travis, Robert De Niro in Taxi Driver. Aber die Leute reagierten kaum. Ey, pass doch auf, du Penner! Entschuldigung. Meine Magnetlinien sagten mir, dass ich auf einem Irrweg war und zogen mich von den Straßen weg. Ich landete im Botanischen Garten. Dort saß ich auf einer Bank und hörte den Vögeln zu. Hunderte von Vögeln, die alle durcheinander zwitscherten. Ein Vogelkundler hat mir mal gesagt, dass sie wahrscheinlich alle das Gleiche riefen. Hier bin ich. Wähle mich aus. Mich. Bitte. Gut, dachte ich. Tue ich einem der gefiederten Freunde einen Gefallen. Es dauerte eine Zeit, bis ich meinen Kameraden gefunden hatte. Auch er war aus einem Film noir. Les Samouraï, Alain Delon, der eiskalte Engel. Ein Auftragskiller, der von seinen Auftraggebern betrogen wird. Immer wenn er von seiner Killertour zurückkam, hielt er Zwiesprache mit dem kleinen Vogel in seinem Käfig. Denn mein Vater war dreimal mit mir in diesem Film. Ich glaube, alle Blinden verstehen die Sprache der Vögel. Ich betrete die Bar und steuere meinen alten Platz an. Er ist frei. Noboru Watanabe ist da. Ein Whisky, bitte. Ich spüre, wie er mich mit seiner japanischen Seele sofort freundlich angrinst. Der ist der Beste. Warum bescheißen Sie mich dann? Pardon, Sir? Sehen Sie sich die Farbe an. Ist das ein Teresca? Nein, Sir. Wo warst du die ganze Zeit? Ach, hier. Da. Ja, da. Als hier, was? Dann ließ er mich in Ruhe meinen Teleska trinken und beschäftigte sich mit der Espressomaschine. Jemand nahm neben mir Platz. Eine Dame. Sie trug einen Mantel. Schwere englische Ware. Von den Hebriden. Fast unbewohnbar. Ich höre die Winterstürme und Teleska kommt von dort. Du bist es. Ja, Cosmo. Sie hatte noch die gleiche Porzellanstimme. Eine Noemi? So wie damals? Ja. Sie trank den Cognac aus und ich hörte noch einmal das dreimalige, feine Klicken in ihrem Kehlkopf. So wie die letzten drei Töne einer Spieluhr. Gehen wir? Wiedersehen, Sally. Wiedersehen, Noboru. Die Augen. Ein Hörspiel von Friedemann Schulz. Gut, ich bin nur der Barkeeper und stamme nicht aus diesem Teil der Welt. Darum muss ich auch nicht alle Geschichten verstehen. Aber eines war mir klar. Das waren Samurai, blinde Samurai. Etwas ganz Besonderes. Ich sah ihnen hinterher. Sie kümmerten sich nicht um die Autos. Um nichts. Sie gingen einfach hindurch. Auf der anderen Seite der Straße verlor ich sie aus den Augen. Die Rollen und ihre Darsteller waren Sammy, Oliver Kriech-Matsura, Nada, Janina Sachau, die Frau, Anne Moll, Noboru, Toru Tanabe, Maya Gerbes und Neve, Christian Brückner, Anwalt, Dirk Müller. In weiteren Rollen Jürgen Escher, Ulrike Frolleix, Christina Maria Greve, Rainer Hagedorn, Dieter Schiffer und Pierre Schrady. Technische Realisation Markus Hassler, Matthias Fischenich und Patrick Both. Regieassistenz Peter Simon. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008.